Mein Name ist Uwe Mehnen, ich bin heute der Versammlungsleiter dieser Veranstaltung und des Marsches. Ich eröffne hiermit die Versammlung. Es ist mir heute nicht nur eine Freude, sondern auch eine traurige Pflicht, euch hier zu begrüßen, weil wir heute unseres verstorbenen Kameraden Jürgen Rieger zu gedenken haben. Wie immer das alte Ritual, ich bin gesetzlich verpflichtet, euch zu Beginn der Veranstaltung die Auflagen vorzutragen. Die Erwähnung von Rudolf Hess in jeglicher Form ist untersagt. Ich wiederhole nochmal den Namen von Rudolf Hess. Das Mitführen von schwarz-weiß-roten Fahnen, Trommeln und Fackeln ist verboten. Es ist unzulässig, Transparente an Kanthölzern mit einer Kantenlänge von mehr als 2x2 cm, an Rundhölzern mit einem Durchmesser von mehr als 2 cm oder an Metallstangen anzubringen. Hölzer dürfen eine Maximallänge von 2 m nicht überschreiten. Die Versammlungsteilnehmer dürfen nicht durch längs des Aufzuges verwendete Transparente, Spruchbänder oder Ähnliches verdeckt werden. Es ist dafür zu sorgen, dass für Passanten ausreichende Durchgangsmöglichkeiten verbleiben. Für Rettungsfahrzeuge sind Zufahrtswege freizuhalten. Für die Anwohner im Versammlungsbereich ist erforderlichenfalls in Absprache mit dem Einsatzleiter der Polizei die Zu- und Abfahrt zu ermöglichen. Das Mitführen von Hunden während der Versammlung ist untersagt. In Anordnung des polizeilichen Einsatzleiters zur Breite des Versammlungszuges ist Folge zu leisten. Ich möchte nochmal darauf aufmerksam machen, es ist heute eine Trauerveranstaltung. Es ist also auch im Interesse der Veranstalter, dass ihr euch würdig verhaltet. Der Marsch wird in Ruhe vollzogen, soll nicht laut gesprochen werden, schon gar keine Sprechchöre. Es soll nicht geraucht werden, auch nicht gegessen und es sollen bitte grundsätzlich heute keine Interviews gegeben werden. Wir haben ein Programm für euch zusammengestellt für die heutige Trauerveranstaltung, das im Anschluss an den Marsch hier stattfinden wird. Also wir beginnen hier den Marsch, laufen dann in einem Kreis durch Wunsiedel und kommen hier auch wieder an. Wir werden gleich in diese Richtung laufen, also von der Bühne weg. Jetzt wird euch der Kamerad Bräuniger noch kurz etwas zum Marsch sagen. Ja, Kameraden, das Wesentliche ist gesagt. Wir nehmen jetzt Aufstellung. Wir können natürlich keine Marschformation bilden. Wir laufen in dieser Richtung von der Bühne weg, kommen dann auch in dieser Richtung wieder hier an. Ich bitte zunächst, Platz zu machen, damit die beiden mitgeführten Fahrzeuge sich einreihen können. Die Fahrzeuge kommen in die Mitte unseres Aufzuges. Zuerst fährt der Lautsprecherwagen, dann fährt das Begleitfahrzeug und wir verteilen uns gleichmäßig vor und hinter diesen Fahrzeugen. Wir müssen ungefähr sehen, weiß nicht, wie die Streckenführung ist, wie schmal die Straßen werden, dass wir vielleicht so mal zwischen 4 und 6 Personen nebeneinander laufen und dass das ein schöner, langer, geordneter, vor allen Dingen aber würdevoller Aufzug durch Wunsiedel wird, das sind wir unserem toten Kameraden Rieger schuldig. Jürgen Liga ist tot. Ein deutsches Herz hat für immer aufgehört zu schlagen. Jürgen Rieger ist tot. Seine Ehre hieß Treue. Treue zu Volk und Vaterland. Jürgen Rieger ist tot. Doch solange es Menschen deutscher Art gibt, so lange lebt sein Erbe weiter. Liebe, verehrte Familienangehörige von Jürgen, die ihr hier unter uns seid, sehr geehrte Abgeordnete des 6. Landtages Arne Schimmer und Andreas Stau, die heute hierher gekommen sind, sehr geehrte Stadt- und Kreisräte der NPD, die aus nah und fern hierher gekommen sind, verehrte Freunde und Weggefährten unseres Kameraden Jürgen Rieger, die Sie von nah und fern und sogar aus dem fernen Auslande heute hierher angereist sind und unter uns weilen. Unsere Sitte gebietet es, in dieser Stunde des Abschieds von dem aufrechten und geradlinigen deutschen Manne Jürgen Rieger dies ganz in seinem Sinne zu tun und unverfälscht sein Leben so zu sehen, wie es war, und unverfälscht zu ihm und seinem Schaffen zu stehen. Das Leben dieses Mannes, dessen innere und äußere Haltung von Anständigkeit, Aufrichtigkeit, Geradlinigkeit, charakterlicher Integrität, Sauberkeit, unermüdlichem Fleiß, nicht nur im beruflichen, nicht nur im Vereinsleben, sondern auch gerade im politischen Leben gekennzeichnet war, in Zielstrebigkeit und Treue zu seinen Grundüberzeugungen gestanden hat. Kurz, durch eine deutsche Gesittung gekennzeichnet war. Dieses Leben ist jäh beendet worden. Doch wir, seine Kameraden, wissen, sein Tod wird die Fertigstellung unseres gemeinsamen Aufbauwerkes nicht verhindern können. Diese Stunde des Abschieds hier in Wunsiedel, der Stätte seines langen Wirkens, diese Stunde ist nicht nur eine Stunde der Trauer über seinen Tod. Sie ist diese Stunde und sollte es auch sein, eine Stunde des stolzen Rückblicks auf sein Leben. Denn über Erz und Stein, über Staub und Gebein dauert die Tat. Thank you. Andreas Thierry. Es schwankt der Jüngling auf tanzendem Ross, sag Vater, wohin soll ich reiten? Viel sind der Wege, die Erde ist groß, und ich kann die Zeichen nicht deuten. Der bärtige Alte zögert und spricht, es ist leichter zu helfen, denn raten. Doch rat, ich gehe nach Norden nicht, dort triffst du nur Schluchten und Schatten. Siehe, im Süden, da weiß ich von Wein und dunkler Mädchen Gestalten, dort wirst du gerne gesehen sein, in den schattigen Schenken den Alten. Oder ziehe nach Osten, gehen Morgenland, in das Reich der Märchen und Träume. An die Fürsten verborge die schwerte Hand gegen Gold und kostbare Steine. Und locken dich Süden und Osten nicht, so treibe dein Ross gegen Westen. Südliche Wärme und nordisches Licht blinkt über Erkern von Festen. Der Jüngling zaudert, er zügelt den Hengst. Mein Vater, noch eine Frage. Wie hast du selber gewählt an des längst verflossenen Aufbruches Tage? Der Alte, der wendet sich barsch und bang. Ich selbst bin nach Norden geritten und habe ein ganzes Leben lang vergeblich für Deutschland gestritten. Freischnellen die Zügel und los stieb das Pferd, so liebt es ein Jüngling zu scheiden. In der Faust schwenkt er grüßend sein blankes Schwert, hoch vom Kamm, wo die Wege sich scheiden. Der Alte schreit, wie hast du gewählt? Was ist dein Ziel dir geworden? Der Jüngling ruft, dass es jauchzend gilt. Mein Vater! Ich reite nach Norden! Es spricht nun der langjährige Freund und Gefährte und treue Kamerad von jedem Rieger, Thomas Wolff. Näher den Rahmen sprengen, was ich mit diesem Mann erlebt habe. Was ich hier in der Kürze der Zeit sagen würde, wäre mir persönlich zu wenig, um das auszudrücken, was dieser Tod bedeutet. Ich habe so viele in den letzten Tagen am Telefon weinen hören, von euch, so viele, die gezeigt haben, dass dieser Mann mehr war als nur ein guter Kamerad oder dass er gerade das für so viele gewesen ist, der gute Kamerad. Wenn ich an ihn zurückdenke, Fleiß, unendlicher Fleiß und absolute Unbestechlichkeit. Diese Lücke ist nicht mehr zu füllen. Als ich ihn da liegen sah und ihm die Hand gab, Da dachte ich, ich muss sterben. Ich kann heute hier keine Rede halten. Stehen und neigen vor ewigem Schweigen das trauernde Haupt. Wir spüren tief innen das große Besinnen auf den, der verging. Wir tragen ins Leben, was er uns gegeben hat. Und heben das Haupt. Ich möchte Ihnen nun einige Zeilen zur Kenntnis geben eines weiteren Lebensgefährten von Jürgen Rieger, eines Kampfesgefährten, der auch immer Jürgen Rieger im politischen Kampf die Fahne gehalten hat und auch ihn nie verraten hat. Und dieser Mann ist hier unter uns. Er hat im Kondolenzbuch des NPD-Parteivorstandes, das im Weltnetz einzusehen ist, folgende Zeilen hinterlassen, die ich auch heute hier vortragen möchte. Es ist unser Kamerad Bräuniger. Er schreibt: Mit Fassungslosigkeit und tiefer persönlicher Trauer habe ich die Nachricht über den unerwarteten Tod meines Kameraden und Freundes Jürgen Rieger aufgenommen. Es ist die erschütternde Tragik des Schicksals, dass gerade dieser Mann, der viele andere an Schaffenskraft und Idealismus weit hinter sich ließ, die Arme hat sinken lassen müssen, bevor sie die Garben seines Lebenswerkes zur Ernte binden konnten. Vielleicht kann ihm die andere Welt nun geben, wofür er im irdischen Leben gestritten. Ein Reich der Wahrhaftigkeit und des Lichts. Wir Zurückgebliebenen aber haben ihn so lange nicht verloren, sondern mehr denn je gewonnen, wenn wir in seinem Geiste weiterleben. Der Blitz kann wohl die deutsche Eiche fällen, aber noch mit dem Fall drückt sie ihre Früchte in die Erde, dass daraus neue Stämme erwachsen. Jürgen, für diese deine letzte Reise wünsche ich dir eine ruhige See und eine sichere Ankunft im großen Hafen, in dem wir uns alle eines Tages wiedersehen. Wir alle wissen, werte Kameradinnen und Kameraden, liebe Anwesende, wir alle wissen, dass Jürgen Rieger nicht pflegeleicht war. Jürgen Rieger war kantig, aber jeder, der diese Kantigkeit mal zu spüren bekam, ich gehöre übrigens auch dazu, ich habe auch meine Meinungsverschiedenheiten mit ihm gehabt, sogar über mehrere Jahre hinweg. Aber wir haben zueinander gefunden. Und diese Geradlinigkeit, auch diese Härte, die er teilweise auszustrahlen schien, die machte ihn aber doch berechenbar. Das war doch sein großer Vorteil zu den Heuchlern, die wir heute in unserem Lande haben, die die Geschicke unseres Volkes in Händen halten, unser Volk ins Verderben bringen. Jürgen Rieger war berechenbar, gerade in seiner Neigung auch zu polarisieren. Und in dieser Zeit des Wischiwaschi der BRD war er ein Mann, bei dem man genau wusste, woran man war. Natürlich, man hat mit ihm durchaus die Klingen kreuzen können. Und auch nicht wenige haben es in der Partei, in unserer Partei auch mitbekommen. Aber eines muss man sagen, er war nie unsachlich. Er hat immer gerade heraus gesagt, was er fühlte, was er dachte. Und natürlich gefällt das nicht jedem. Und natürlich hat er eine ganz bestimmte Vorstellung, wie es mit unserem politischen Kampf weiterzugehen hat. Und ich freue mich über etwas, was ich so nicht erwartet hätte, dass in der Nationalzeitung in der vorletzten Ausgabe eine äußerst faire Darstellung über das Leben und auch Leiden von Jürgen Rieger nachzulesen war. Hier konnte man sehen, dass auch jene, die nicht unbedingt im Gleichklang mit Jürgen Rieger waren, dass auch diejenigen doch seine Wertschätzung, ihm die Wertschätzung entgegengebracht haben. Dieses Polarisieren ist auch wichtig in dieser Zeit. Wir brauchen heute einen Kompass, der nach Norden zeigt. Deswegen ist es auch sehr berührend gewesen, das zu hören, was Andreas Thiry hier vorgetragen hat. Unser Kompass, unsere Kompassnadel, die muss eine klare Richtung anzeigen. Und Jürgen Rieger hat eben den Weg nach Norden gewiesen. Ihr versteht, was ich damit sagen will. Er war kein Taktierer, er war kein Schönredner, er war glasklar und auch, wo es sein musste, knallhart, und das war auch gut so. Jürgen Rieger hat vieles in seinem Leben aushalten müssen, gerade in den letzten Jahren. Ich möchte nur, ohne auf die Einzelheiten eingehen zu können, daran erinnern, dass er geradezu unsäglich viele Rechtsstreite auszufechten hatte. Wer das, und man kann es ja nachlesen, auf seiner persönlichen Seite im Weltnetz, da kann man ja nachlesen, wie die Gemeinden ihm Knüppel zwischen die Beine geworfen haben, wie man seine Fahrzeuge eben entwendet hat und sie zur Fundsache erklärt hat. Man kann dort nachlesen, wie man im Zusammenhang mit dem Kauf von Objekten, die er eben für uns alle angeschafft hat, wie man ihm dort Schwierigkeiten gemacht hat und wie man dort das Recht gebrochen hat. Und das versprechen wir ihm, dass wir das nicht vergessen, dass wir auch darauf zu einem gegebenen Zeitpunkt rechtsstaatlich zurückkommen werden, auf diese Dinge. Er hat aber nicht nur Fechtereien gehabt mit dem klar erkennbaren politischen Gegner. Er hat gerade in den letzten beiden Jahren auch, und das muss auch an einem solchen Tage gesagt werden dürfen, auch aus den eigenen Reihen sehr viele Unverschämtheiten sich anhören müssen. Dinge, die weit über politische Kritik und weit über Streitereien im politischen Tageskampf hinausgehen. Beleidigungen. Darauf hat er gelassen reagiert, weil er eben ein Mann mit einem Selbstbewusstsein war. Ein Selbstbewusstsein, das sich gründete auf die Überzeugung, Leistungsträger zu sein und sich sein Leben lang für die Belange unseres Volkes und Vaterlandes eingesetzt zu haben. Ich möchte mit diesen Worten, denen man sicherlich noch unendlich vieles anfügen könnte, möchte ich es von meiner Seite bewenden lassen. Und wir verharren nun schweigend bei dem nächsten Musikstück, von Pachelbel. Thank you. Vorsitzende des Ringes Nationaler Frauen, Edda Schmidt. Die Fackel geht von Hand zu Hand. Wenn einem sie der Tod entwandt, nimmt sie der Nächste wieder auf. Der flammende Stafettenlauf geht weiter. Die Zeit rennt schnell und niemand fragt, wie lang die Fackel jeder trägt. Nur dass sie rein und leuchtend brennt und dass in ihr ein Herz mitbrennt, ist wichtig. So tragen denn auch ich und du die Fackel fernen Zielen zu, ein kleines Stück. Mag hell sie lohn, vor uns im Dunkel warten schon die anderen. Das spricht nun jener Mann, der einen seiner Stellvertreter verloren hat. Ich übergebe das Wort an den Parteivorsitzenden der NPD, Udo Vogt. Kameradinnen und Kameraden, es sind einige, was ein Tag der traurigen Ereignisse im Leben eines Parteivorsitzenden. Und ich bin überzeugt, dass unser Kamerad Jürgen Rieger stolz gewesen wäre, heute uns alle, euch und diesen disziplinierten Trauermarsch zu erleben. Jürgen Rieger würde uns alle zurufen: Kameradinnen und Kameraden, klagt nicht, trauert nicht um mich weiter, sondern kämpft für dieses deutsche Vaterland. Wir haben mit der Anreise des heutigen Tages und im Vorfeld Dinge erlebt, die eigentlich ausmachen, in welch einer kranken Gesellschaft, in welch einem kaputten Staat wir heute leben. Man kann sich das ganz leicht an dem Tod eines bekannten deutschen Fußballspielers, dieses Beispiel, vor Augen führen. Man stelle sich vor, die Stadt Hannover hätte heute die Totenleiter für ihn verboten. Man hätte sich erst vor Gericht durchsetzen müssen. Und was hier in diesem Lande passiert, sind unglaubliche Vorgänge. In allen Kriegen, an allen Fronten ist es normal, dass in Zeiten der Waffenruhe zwischen den Schlachten oder nach einer Schlacht auch dem politischen Gegner, ja selbst dem unterlegenen politischen Gegner, die Möglichkeit eingeräumt wird, seine Toten zu bestatten, seine Verwundeten wegzunehmen und die Toten zu ehren. Aber was wir hier in Wunsiedel erleben, hat nichts mehr mit der Normalität zu tun. Und wenn dort unten in der Stadt Menschen standen, die Nazis rausriefen, die Totenleute mit Trümmer rufen und abscheulichen Sprüchen stürmten, dann kann ich nur sagen, das, was da unten stand, war der Abschaum dieses Volkes, auf die ich und wir ganz sicher nicht stolz sein können. Unser Kamerad Jürgen Rieger reiste am Wochenende zum 24. Oktober aus Schweden kommend zur Sitzung des Parteivorstandes nach Berlin. Er erlitt dann zu Beginn einer recht harmonisch verlaufenden Sitzung des Parteivorstandes am Sonnabend, am frühen Nachmittag, einen Schlaganfall, den er selbst nicht als solchen wahrnahm. Der weitere Werde, traurige Werdegang ist uns allen bekannt. Seine Lebensgefährtin und zwei seiner Söhne baten mich dann am Montag nochmal mit ihm, zu ihm ins Krankenhaus nach Neukölln zu fahren. Und ich werde es nie vergessen, wie Jürgen dort vor uns lag, beruhigt, atmete, so als würde er gleich aufwachen, aber er wachte nicht mehr auf. Es war ein Gefühl, das ich auch nie vergessen werde, ihm das letzte Mal die Hand zu geben. Ich verließ dann noch recht benommen dieses Krankenhaus mit der kleinen Hoffnung, die sicherlich jeder damals gehabt hat, dass vielleicht doch noch ein Wunder geschieht. Ich denke, das haben auch seine nächsten Verwandten gehofft. Am Donnerstag, den 29. Oktober, war es dann soweit. Seine drei Söhne, seine Tochter und seine Lebensgefährtin waren bei ihm, als die Geräte abgeschaltet wurden. Sein Herz hörte am 29. Oktober nach 13 Uhr aufzuschlagen. Ihr Vater und Lebensgefährte, unser Kamerad Jürgen Rieger, war tot. Wir Nationaldemokraten, der ganze nationale Widerstand, verlieren mit Jürgen Rieger einen politischen Kopf und einen Kameraden, der jederzeit mit seiner Hilfe ideell mit Rat und Tat zur Seite stand. Für mich war Jürgen schon seit den 70er Jahren ein politischer Begriff, damals allerdings noch aus dem Abstand des einfachen Mitgliedes Udo Vogt und des schon bekannten rechten und nationalen Politikers Jürgen Rieger. Man begegnete sich bei dieser oder jener Veranstaltung und ich sprach ihn dann in den 90er Jahren öfter darauf an, aber nicht vermehrt bei unseren jungen Nationaldemokraten oder bei der NPD als Veranstaltungsredner auftreten würde. Als wir dann 1997 mit unseren Großdemonstrationen gegen die Schandausstellung der Herren Rehnsma und Heer zur Verunglimpfung unserer Wehrmacht den nationalen Widerstand unterstützten und aktivierten, unterstützte er auch unsere Arbeit sofort und war von da an mit vollem Herzen dabei. Bis zur Aufnahme in die NPD hat es dennoch fast 10 Jahre gedauert und ich nahm ihn dann nach langjähriger politischer Zusammenarbeit am 28. September 2006 in die NPD auf. Zu diesem Zeitpunkt hatte er uns bereits große Darlehenssummen in sechsstelliger Höhe für den sächsischen Wahlkampf im Jahre 2004 vermittelt. Und es ist unbestreitbar, dass es mit der Kampfkraft der Kameraden allein ohne seine finanzielle Hilfe kaum gelungen wäre, nach 36 Jahren wieder in ein Landesparlament einzuziehen. Er gab, was er konnte, weil er davon überzeugt war, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt war, zu handeln. Er unterstützte dann 2004 noch als Nichtmitglied die Bestrebung der Zusammenarbeit zwischen NPD und Deutscher Volksunion, welche dann am Gipfel der Gespräche zum Deutschlandpakt führte. Seine Vision war immer eine große nationale deutsche Rechtspartei. Als er dann aber 2008 und 2009 erleben musste, dass dies so wie 2004 angedacht nicht mehr umsetzbar war, war er konsequent genug, sich dafür einzusetzen, dass dann der Vertrag mit der DFLU aufgekündigt wurde, als durch Inaktivität des damaligen Bündnispartners die Vertragsgrundlagen entfallen waren und er einsehen musste, dass die Vision einer neuen großen deutschen Rechten unter Einbeziehung der DVU zur Illusion geworden war. Viele Führungskräfte und Aktivisten erlebten ihn als konstruktiven Mitarbeiter im Parteivorstand, im Parteipräsidium, in der Programmkommission und auch als Landesvorsitzender in seiner Heimatstadt Hamburg. Und er war in der Tatsache ein großer Mann, den man mit einem, vielleicht in Verbindung mit seiner Hansestadt, mit einem großen, idealistisch gesonnenen deutschen Redner verbinden kann, wie es heute wohl kaum noch welche gibt. Ich schätzte ihn besonders, weil er sich immer wie ein Ehrenmann verhielt. Selbst wenn Mehrheitsentscheidungen mal anders ausfielen, als es seinen Vorstellungen entsprach, tat dies seinen Aktivitäten und seiner weiteren Mitarbeit niemals Abbruch. Nie hörte ich von ihm, dass wir ihm doch seine Darlehen zurückzahlen sollten, wenn jetzt nicht sofort das umgesetzt wird, was er macht. Nein, Kameraden, ganz im Gegenteil. Er stand mit seinem ungeheuren Wissen und seiner Lebenserfahrung der NPD nicht nur als Berater und Führungskraft, sondern auch mit seinem anwaltschaftlichen Wissen jederzeit zur Verfügung, wenn er gebraucht wurde, und das über die Parteigrenzen hinweg für jeden, der ihn brauchte. Ich persönlich verlor nicht nur einen Stellvertreter, sondern darüber hinaus auch einen Freund und Kameraden, auf den ich mich jederzeit verlassen konnte. Wenn man an der Spitze einer Partei steht, wenn man oben ist, ist man oft allein. Mit wem soll ein Parteivorsitzender sich aussprechen? Mit wem über seine Sorgen und Nöte reden? Mit Jürgen konnte ich das alles und mich voll auf seine Diskretion verlassen. Denn er war durch und durch ein Ehrenmann. Wir alle haben einen aufrechten, unerbittlichen Kämpfer für ein besseres Deutschland verloren. Wir werden uns immer seiner erinnern und im politischen Tageskampf wird er uns weiter Vorbild an Einsatz und Pflichterfüllung sein. Er hinterlässt 4 Kinder, eine Mutter und eine treue Lebensgefährtin. Jürgen wurde nun zur Großen Armee abberufen. Wir verabschieden uns von ihm mit dem Zitat aus der Edda, dass uns das Landratsamt Wunsiedel verbieten wollte und dass wir heute dem Totengeleit vorangetragen hat. Es fängt damit an. Besitz stirbt. Sitten sterben. Du selbst stirbst wie sie. Eins weiß ich, dass ewig lebt der Toten Tatenruhm. Es spricht nun zu uns mit einem Gedicht der ehemalige Bundesführer der Wiki-Jugend, Rechtsanwalt Wolfram Narrath. Dem Kameraden gesunken nun die Fahnen an deinem Lebensmast, gegangen zu den Ahnen vom Leben ohne Rast, die dich im Leben kannten, die wussten deinen Weg, die dir im Geist verwandten, sie halten inne, tief bewegt. Dem Land und seiner Jugend galt ständig dein Bestreben. Mit Treue, Ehre, Tugend wollst du dein Volk bewegen. Wir wollen die Fahne halten, fehlt nur noch deine Hand, wie auch die Stürme walten, wir stehen für dich, fürs Vaterland. Zu einem Geleitwort bitte ich nun den Publizisten Wolfgang Jochem. In Zeit von Friedrich Nietzsche stammt der Satz, es wurde bisher grundsätzlich immer nur die Wahrheit verboten. Als er dies in seinem Ecce Homo niederschrieb, da konnte er wohl noch nicht ahnen, welche Bedeutung diese Worte wenige Generationen später für unser deutsches Volk als Ganzes erhalten sollten. Und es wäre ihm vermutlich nicht einmal im Traume eingefallen, dass deutsche Schulen und Massenmedien, ja, dass sich sogar die deutsche Justiz an der Erdrosselung der geschichtlichen Wahrheit beteiligt. Im Zeitalter der Lüge, unter den Bedingungen schier grenzenloser Erpressungs- und Ausbeutungspraktiken, gibt es nur ganz wenige, die sich den heute so mächtigen Volksbetrügern entgegenstellen. Im ersten Glied dieser aufrechten Freiheitskämpfer stand seit früher Jugend ein Mann, zu dessen Ehrung und Gedenken wir heute hier in Wunsiedel zusammengekommen sind. Jürgen Rieger war in der Tat im besten Sinne des Wortes ein Anwalt des Rechts. Im Unterschied zu den meisten seiner Berufskollegen beschränkte er sich aber nicht darauf, die Gesetzesparagraphen zugunsten seiner Mandanten zu nutzen. Er nahm in allen Jahren seines Wirkens mutig und entschlossen das Risiko auf sich, jenen Mächtigen zu trotzen, die sich zwar regelmäßig als Hüter der Demokratie aufspielen, die aber Deutschland in die Katastrophe steuern und für jedermann schon heute sichtbar das Volk der Dichter und Denker dem völkischen Untergang entgegenführen. Jürgen Rieger wurde mit seinem politischen Engagement zu einem Heros im Kampf gegen diese Entwicklung. Das Bessere, das Anständige, das Patriotische, das deutsche Deutschland dankt Jürgen Rieger für seinen unbeugsamen Einsatz, für seinen Mut, für sein Opfer und damit auch für seine jetzt unsterbliche Rolle als Vorbild für uns alle im weiteren Überlebenskampf des deutschen Volkes und des Deutschen Reiches. Es spricht nun Ralf Pegetow. Semper Fidelis, immer treu. So habe ich Jürgen Rieger kennengelernt, schätzen gelernt. Und ich weiß nicht, auf wie vielen Einsätzen auf der Straße ich mit ihm zusammen war. Unsere Zeit, in der wir uns privat unterhalten konnten, war leider immer viel zu kurz bemessen. Wir hatten teilweise gleiche Interessensgebiete im Bereich der Militärhistorie und der Militärtechnik, aber das Ziel und die Weltanschauung, die uns einte, war immer nur Deutschland, das Deutsche Reich, die Weiterexistenz unseres Volkes und der Art unserer Menschen. Ich hatte hier in Wunsiedel auch einmal mit Jürgen Rieger eine Auseinandersetzung einsatztaktischer Art. Aber auch solche Auseinandersetzungen gehören unter Männern zum Leben. Wichtig ist danach, dass man sich die Hand gibt, weiter marschiert für das gemeinsame Ziel. Jürgen Rieger wird uns immer Vorbild sein. Er wird immer bei uns sein, egal wo wir sind, wo wir marschieren, wo wir für Deutschland und für unser Volk stehen. Und ich bin sicher, dass er nun da ist, wo die Männer sind, die auch Zeit ihres Lebens tapfer waren, die nicht nur geschwätzt haben, sondern die sich mit ganzer Kraft für Deutschland eingesetzt haben. Und ich weiß und ich bin mir sicher, er wäre stolz, wenn er heute hier sehen könnte, wie tapfer, anständig und diszipliniert ihr hier heute gewesen seid. Ich weiß und ich glaube, dass wir eines Tages die Früchte unseres Einsatzes und unseres Kampfes ernten werden. Und dann werden Namen von Männern wie Jürgen Rieger immer noch in aller Munde sein und im Gedächtnis unseres Volkes. Kein Mensch unserer Art wird aber dann mehr Namen von Landräten oder von Bürgermeistern kennen, die sich hier meinen, auf Kosten eines großen Mannes profilieren zu müssen. Jürgen, ich verspreche dir, ich kämpfe dafür weiter, wofür du gekämpft hast. Ich übergebe nun das Wort an das Mitglied des Parteivorstandes der NPD, Eckhard Bräuniger. Wir haben viele Tote schon begraben und jeder Tote war uns Kamerad. So vielen Männer und so vielen Knaben und jeden haben wir mit Schmerz begraben, als Deutschland treuen Kämpfer, als Soldat. Wir haben viele Tote schon gegeben und jeder Tote war uns reines Licht. So gaben sie ihr Blut und so ihr Leben, verschwenderisch bereit, sich hinzugeben für Deutschlands großes Werden, für die Pflicht. Wir haben viele Tote schon begraben und jeder Tote war uns Licht der Tat. So vielen Männer und so vielen Knaben, dass sie den Tod für uns erlitten haben, sei ihnen erstes Denkmal, Kamerad. Jürgen Rieger ist tot. Wir verlieren einen großen Deutschen, der Menschen und Meinungen geprägt und bewegt hat und auch über seinen Tod hinaus prägen und bewegen wird. Für uns Berliner verkörperte Jürgen Rieger über einen pflichtdurchdrungenen Hanseaten eine streitbare Wikinger-Natur, ein Verfechter einer auch uns nahestehenden Idee, ein Mann, der nach guter deutscher Art hart zu deinen Feinden und warmherzig zu deinen Freunden war. Jürgen Rieger konnte aber auch immer Kompromisse schließen, wenn die Pflicht über der eigenen Meinung stand. Er starb bei der Erfüllung eben dieser sich selbst auferlegten Ehrenpflicht noch lange, bevor sein irdisches Dasein sonst das Ende gefunden hätte. Das macht sein Sterben so tragisch und so groß. Es ist für uns sicherlich schmerzlich, nicht an einem offenen Grabe trauern zu können. Aber es ist nun so, dass auch wir dieses Grab im freiheitlichsten Staat auf deutschem Boden hätten nicht vor Gesindel schützen können. Es komme nun, wie es kommen solle. Und ich muss, ich darf im Namen einer ganzen Generation nachgewachsener Nationalisten, für die er hier bei uns Vorbild war, da darf ich an seinem Grabe oder an seiner Trauerfeier auch jene Worte zum letzten Gruß reichen, die einst Ernst von Wildenbruch dem Fürsten Bismarck widmete. Du gehst von deinem Werke, dein Werk geht nicht von dir. Denn wo du warst, war Deutschland. Du warst, drum wurden wir. Was wir durch dich geworden, wir wissen's und die Welt. Was ohne dich wir werden, Gott sei's anheimgestellt. Jürgen Rieger. Zu einem Geleitwort bitte ich nun unserem langjährigen Kameraden, der aus Frankreich gekommen ist, Dr. Pierre Krebs, Publizist. Jürgen, du hast die höchste Prüfung bestanden. Du hast bewiesen, dass die höchste Freiheit darin besteht, zu tun, was man soll, um zu erfüllen, was man ist. Du hast nicht nur getan, du hast alles getan, weil du wusstest, dass man nichts gegeben hat, wenn man nicht alles gegeben hat. Dafür gewährt dir jetzt das Ahnenerbe unseres Volkes Einlass in die Walhalla und einen Ehrenplatz inmitten der Gemeinschaft unbeugsamer Kämpfer für Identität und Freiheit, für Recht und Wahrheit. Der Tod tötet nicht, der Tod verschiebt nur. Das Vergessen hingegen löscht unwiderruflich aus. Es gibt aber Tote, die Verstorbene von Lebenden endgültig trennen, die Zeit brechen und die Erinnerung löschen. Und es gibt Tote, die Verstorbene mit Lebenden vereinen, die Zeit des Gestern mit den Zeiten des Morgen verbinden, weil das Gedächtnis des Geschehenen nie aufhört in das Bewusstsein des Gegenwärtigen zu atmen. Du verweilst uns unter uns, Jürgen, wie mein Freund Professor Pierre Vial gestern mir noch schrieb, weil du uns enger denn je in der Gemeinschaft verbindest, im Geiste vereinst und im Kampfe wach hältst. Dein Leben war Botschaft der einzigen Lehre, die einem Volk dazu verhilft, ewig zu werden. Die Lehre des Ethnos, die einen einzigen Universalismus kennt, den Universalismus der universalen Verschiedenheiten. Du bist, Jürgen, aber Botschafter des ethnischen Bewusstseins gewesen, inmitten einer Zeit des Ethnomasochismus. Du warst ein unermüdlicher Kämpfer für Recht und bereit, inmitten einer Zeit der Lüge und des Betruges. Du hast das Leben eines stolzen und freien Wikingers geführt, inmitten einer Zeit der Demütigung und der Niedertracht. Und ein starkes Leben ist das eines freien Geistes gewesen, inmitten aber der geistigen Ruinen einer Welt der kulturellen Selbstbesudelung und der politischen Knechtschaft. Du warst aber einer der Ersten, der erkannt hat, dass wir in den gefährlichsten Strudel unserer Geschichte weggerissen zu werden drohen, innerhalb eines titanischen Kampfes zwischen Ethnozuizid und Ethnobewusstsein, der uns aber beweist, dass 100 bekennende Deutsche, die zusammenfinden, die zusammenhalten, die zusammen widerstehen, entscheidend viel mehr bewegen als 10.000 Mutlose, die stillschweigend kapitulieren. Der Tod enthüllt jetzt die Deutung deines Lebens. Es war das eines Volkserweckers, eines Avantgardisten, eines Ideenzeugers, der besser als jeder andere wusste, eine Rasse betrachtet die Welt mit den Augen ihrer einzigartigen Mythen. Sie hört auf ihre Götter mit den Ohren ihrer unverwechselbaren Archetypen. Sie spricht mit den Bäumen, den Tieren und den Menschen in der Sprache ihrer einmaligen Kultur. Und das ist die Unverwechselsprache des Blutes. Du gehörtest zu denen, die bereit waren, den Rubikon dieser niederträchtigen Zeit zu überschreiten, in der Verhut der ethnokulturellen Modernität, mit der kleinen Schar, die von Heraklit bis Nietzsche und Heidegger wissen, die geistige Welt eines Volkes ist die Macht der tiefsten Bewahrung seiner Erd- und bluthaften Kräfte als Macht der innersten Erregung und weitesten Erschütterung seines Daseins. Du wusstest, dass die Würde des Menschen mit der Achtung seiner Andersartigkeit beginnt und dass der Schutz der Andersartigkeit der Völker und der Kulturen die einzige wahre Grundlage für einen dauerhaften Frieden ist, mit gegenseitigem Respekt und echter Toleranz in einer Welt der natürlichen Polyphonie. Deshalb führt uns dein Tod in der Schwere dieser Zeit so eng zusammen, denn noch nie haben wir uns, Deutsche und Franzosen, Flammen und Schweizer, Iren und Italiener, Spanier und Russen, so eins gefühlt wie heute. Dennoch niemals hat uns das Gefühl der vollkommenen Zusammengehörigkeit, der bedingungslosen Hingabe an das Schicksal einer Blutbrüderschaft so erfüllt wie jetzt. Wir kennen die Gesetze, die das Sein jedes Volkes, jeder Kultur, jedes Blut- und arteigenen Schicksals hüten und beherbergen und die wir von Madrid bis Moskau weiterhin verkünden werden. Ewig bleiben wir nur, solange wir gegen alle Gebilde der Entwirklichung das Gesetz der ethnischen Homogenität unablässig bewahren, das unvergängliche Erbe des Blutes, das die Menschen wandelt, ohne zu verändern. Das Gesetz aus einem göttlichen Willen entsprungen, ein Gott, der einzige, dessen Namen wir kennen, Vererbung. Das System bedient sich aller Mittel, um den Ethnozwist zu beschleunigen. Unser kostbarstes Gut, unser genetisches Erbe, ist von Vernichtung bedroht, aber nicht tot. Unsere Ressourcen sind noch da, hast du immer betont. Es sind unsere Gene. Du hast aber die Bedingungen selbst des Sieges genannt. Unbeugsame Prinzipien, kompromisslose Werte, einen unerschütterlichen Glauben an unsere Kultur und an unser Volk. Der Sieg ist immer bei denen, sagtest du, deren Wille härter ist, und der Wille derer wird härter sein, die sich im Recht wissen, und im Recht weiß sich der, der das Natur gemäße will. Entfesseln wir deshalb die Furia Teutonica, und es werden sich in Europa neue Kräfte bündeln, die diese Welt erneut auf das Fundament des Lebens stellen werden. Entfachen wir, Jürgen, das Urfeuer unseres Ethnos. Wir sind es dir schuldig, denn es geht wie noch nie um das ewig rollende Rad unserer Rasse, aus dem das Werden unseres Geistes erneut geschehen muss. Wissen einige uns, viele, lass uns siegen! Für die nationalen, volkstreuen Anwälte Deutschlands spricht nun Rechtsanwalt Wolfram Narrath. deutsche Männer und Frauen. Es ist mir eine hohe Ehre, gerade hier, stellvertretend für den artverwandten Kreis der Rechtsanwälte, das Geleit für Rechtsanwalt Jürgen Rieger sprechen zu dürfen. An einer Stätte, wegen der Jürgen Rieger große rechtliche Auseinandersetzungen gefochten hat und schon 1987 festgenommen wurde. Das will mir in seinem Sinne der rechte Ort sein. Jürgen Rieger sah von Anfang an in seinem Beruf auch immer die Berufung für das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes, seines geliebten Volkes, zu streiten. Er stand in diesem Wirkungskreis vor allem auch für die Wahrheit auf, gegen das dichte Lügengespinst, all die Glitterungen, die Verzerrungen, die Verrisse, die Hetze gegen das eigene Volk, gegen all die Schmähungen unserer Nation und unserer Geschichte, die uns immer noch im fremden Zaum halten, die unser deutsches Herz einmauern und unseren Stolz zu ersticken suchen. Über 4 Jahrzehnte, vom Studentendasein an, ist Jürgen Rieger dagegen in den Ring gestiegen. Mit oder ohne Robe. Er hat Hass und Ablehnung dafür geerntet, ist dabei einer ausländischen Todesschwadron entkommen, die ihn in Hamburg ermorden wollte. Das Arbeitsmittel der Rechtsanwälte, eine Aktentasche, rettete ihm das Leben und verlieh ihm eine weitere Frist, die gleichwohl so kurz war. Feindlich gesinnte Menschen, die zur großen Schande unsere eigene Sprache sprechen, lassen seit Jahrzehnten ihre elenden Mühlen gegen die Gemeinschaft der Treuen und letztlich auch gegen die kleine Schar der Rechtswahrer mahlen. Verboten sogar noch im Tode. Welch ein Gesindel! Jürgen Rieger war als Rechtsanwalt mein erster Lehrer. Als ich als Student, als junger Studierender bei ihm mein Praktikum absolvierte, seinerzeit stand mit ihm in Bürogemeinschaft ein gewisser Dr. Hans-Günther Eisenecker. Beide sind mir Vorbilder an Mut und Selbstbewusstsein in meinem Beruf geworden. Jürgen Rieger ist nun Dr. Eisenecker gefolgt. Wie dieser hat sich Jürgen Rieger bis zuletzt in seinem Beruf, vor allem aber auch in der Führung des volkstreuen Deutschlands, bewährt. Er verdient dafür unsere achtungsvolle Anerkennung und ein immerwährendes, ehrendes Gedenken. Wie schmerzlich will es uns da erscheinen, wenn Menschen, die um Jürgen Riegers Weltanschauung wussten, die seinen politischen, wissenschaftlichen und anthropologisch-kulturellen Geist auf biologischer Grundlage kannten, die gerade und jedenfalls im Tode ihm nahestehen müssten, sein Vermächtnis verkennen, indem sie seine Kameraden, seine Freunde, seine wahrhaften Berufskollegen vom unmittelbaren Geleit ausschließen. Sei es drum. Jürgen, du bist bei uns, in deiner Gemeinschaft. Mit deinem Wirken als Rechtsanwalt hast du dich in Zeiten der freiheitlichen Unfreiheit unermüdlich in die Brünne geworfen, mit deinem immerwährenden Plädoyer für das ewige Leben unseres Volkes. Wir haben deinen Antrag zu Lebzeiten vernommen und schließen uns diesem auf Lebenszeit an. Heil dir ein letztes Mal. Heil dir, Jürgen Rieger, du Anwalt für Deutschland. Jürgen Riegers zu gedenken, ohne dabei auch einem seiner Wesenszüge Rechnung zu tragen, hieße die Aufgabe dieses Tages zu verfehlen. Jürgen Rieger war nicht nur ein streitbarer deutscher Mann. Jürgen Rieger war, das wissen alle, die ihn bei den verschiedenen Kameradschaftsabenden fröhlich erleben konnten, auch ein Mann des deutschen Liedes, ein Mann des Gesanges. Und wir lassen es uns auch heute hier bei dieser Totenfeier nicht nehmen, mit unseren Barden Frank Rennecker zusammen einige wenige jener Lieder zu singen, gemeinsam zu singen, zumindest wollen wir es versuchen, die Jürgen Rieger von Herzen gern gesungen und geliebt hat. Ich gebe nun das Wort oder besser das Mikrofon an Frank Rennecker, der für den Schlussteil dieser Totenfeier verantwortlich sein wird. Wir werden zum Abschluss dann auf jeden Fall noch das Lied vom guten Kameraden singen und auch das Deutschlandlied. Aber zuvor einige jener Lieder gemeinsam singen, die Jürgen Rieger von Herzen gern gesungen hat. Liebe Kameraden, liebe Freunde, manchmal ändern sich manche Dinge und wir haben heute so vieles gehört und ich möchte dazu etwas kurz sagen und den vielleicht einen besseren Vorschlag machen. Wir haben mit Jürgen Rieger einen brillanten Redner verloren, einen Mann mit einem ungeheuren Wissen, wer ihn jemals erlebt hat in seiner Art. Denn weiß man, dort war ein Mann mit hohem politischem Verantwortungsgefühl, mit hohem politischem Wissen, mit hohem historischem Wissen. Ein Mann, der es auch gewagt hat, sich offen über Jahrzehnte als Heide zu bekennen. Er war Vorsitzender einer heidnischen Gemeinschaft. Ich selber habe ihn zwar nicht so, wie er schon zu uns kam ins Nationale, Ende der 60er Jahre als Kämpfer gegen die Oder-Neiße-Linie, damals in der Aktion Oder-Neiße, nicht kennengelernt. Aber es beweist, dass Jürgen Rieger schon in jungen Jahren, Ende der 60er Jahre, mit den Alt-68ern harte Gefechte geführt hat. Und das waren nicht nur Gefechte mit dem Wort. Ich selber lernte ihn kennen 1986 bei einem Treffen der Artgemeinschaft. Dort wurde sein Auto von Linksfaschisten niedergebrannt, mein Wagen stand daneben und so lernten wir uns zum ersten Mal persönlich tiefer kennen. Im Jahr 1988 lernte ich meine Frau kennen in Österreich, Jürgen Rieger war auch anwesend bei einer Tagungswoche und dort lernte ich auch den Menschen Jürgen Rieger über viele Tage kennen, schätzen und kameradschaftlich lernte ich ihn als Mensch auch zu lieben. Er war als Rechtsanwalt über Jahrzehnte tätig, mit massiven Angriffen, auch körperlicher Art. Und wer jemals die Möglichkeit hatte, ihn in Niedersachsen auf dem Heideheim-Objekt kennenzulernen, das, was uns eine korrupte Politmafia gestohlen hat, ein Objekt, das Jürgen Rieger geschaffen hat, der weiß, dass er auch mit dem Spaten durchaus arbeiten konnte. Jürgen Rieger war verantwortlich nicht nur für den Deutschlandpakt, sondern Jürgen Rieger war ein Mann, den viele von uns, und da fällt es auch mir manchmal schwer, die Tränen zu unterdrücken, der in seiner kameradschaftlich-menschlichen Art bewiesen hat, dass man auch in einer Zeit mit Brutalität alltäglich konfrontiert ist, nicht starr wird, nicht erkaltet, dass man zwar hart sein muss, aber immer das Herz bewahrt. Ich glaube, ich spreche für viele, wenn ich sagen darf, Jürgen, wir danken dir, dass wir dich kennenlernen durften, du, der du uns Freund und Kamerad warst. Jürgen Rieger war auch ein Mann von Zukunftsvisionen. Und ich glaube, es ist ein besserer Gedanke, die Gelegenheit auch hier wahrzunehmen, ihn auch einmal zu Wort kommen zu lassen. Ich habe vor annähernd 2 Jahren, als auch Freund und Feind bei einer Veranstaltung war, so wie heute Freund und Feind gekommen ist, Freunde, die freiwillig kamen, und Feinde, damit sie morgen wieder hetzen können über ihn. Damals gab es eine Veranstaltung von dem Deutsch-Russischen Friedenswerk. Und ich glaube, die ersten Minuten dieser Rede damals von ihm sind charakteristisch. Darum lasst uns gemeinsam auch hier Jürgen Rieger noch einmal zu Wort kommen. Ich begrüße als Redner Herrn Rechtsanwalt Jürgen Rieger aus Hamburg. Liebe Kameraden und Kameradinnen, deutsche Männer und Frauen, wir Deutsche haben oftmals die Politik mit dem Herzen und nicht mit dem Verstand gemacht. Und das hat uns in der Geschichte sehr geschadet. Wir waren oftmals zu sehr mit dem Gefühl dabei und haben unseren Kopf zu wenig angestrengt, haben zu wenig Überlegungen angestellt. Das müssen wir aber, weil wir als Deutsche in der Mittellage Europas liegen. Wir sind umrundet von Staaten, die früher in der Vergangenheit alle schon mal auf uns eingewirkt haben, sei es Dänemark, sei es Schweden, etwas länger her, heute ist die Gefahr nicht so groß, England, Frankreich im Westen, Polen, die Tschechei im Osten. Alle diese Länder haben immer auf deutsches Territorium Zugriff genommen, haben versucht, unser Territorium zu spalten, Teile abzutrennen und sich selbst einzuverleiben. Und deswegen ist die außenpolitische Lage Deutschlands und die Überlegungen dazu eine der ganz zentralen. Wir selbst denken immer nur daran, wie können wir hier bei uns im Inneren die Verhältnisse ändern, und das ist sicherlich wichtig. Wir haben das heute gehört, wir stehen vor Riesenproblemen der Überfremdung Deutschlands, wir stehen vor weiteren Problemen der Verschuldung Deutschlands, der Verarmung Deutschlands, der Kriminalisierung Deutschlands, alles das sind riesige Probleme im Inneren. Und dort konzentrieren sich oftmals die Nationalen und sagen, da müssen wir etwas lösen, wir müssen dies, dies, dies und jenes machen. Aber was ist, wenn wir jetzt einmal in Deutschland die Möglichkeit haben, in unserem Sinne zu gestalten? Was passiert dann? Dass das sehr rasch passieren kann, dass wir hier bei uns in Deutschland Einfluss haben können, das sieht man daran, dass 1928 die NSDAP 2,8% hatte und 5 Jahre später war Adolf Hitler Kanzler. Dazwischen lag die Weltwirtschaftskrise und ich will das den einen, unseren Gegnern sagen, sie sollen sich nicht zu sicher fühlen. Der Wind dreht sich, er wird sich auch wieder drehen und er dreht sich manchmal sehr schnell und dann weht ihnen plötzlich ein Sturm ins Gesicht, den sie vorher nicht gedacht haben. Und den anderen, den Verzagenden in unseren Reihen will ich sagen, es war schon einmal möglich, aus einer 2,8%-Partei die größte und stärkste Partei Deutschlands zu machen. Und das wird auch wieder möglich sein, vorausgesetzt, verschiedene Dinge passen. Erstes, unbedingter Einsatz, Pflichterfüllung, Einsatz für das Ganze, das deutsche Volk muss im Mittelpunkt stehen. Zweitens, es muss eine Wirtschaftskrise großen Umfanges erfolgen. So war es auch damals, 1928 waren noch die sogenannten goldenen 20er Jahre, die oftmals nur Verschieber, korrupte Figuren wie Barmat, Kutiska und ähnliche, die meistens aus Galizien zugewandert waren, die goldenen Jahre waren, aber für das große Volk waren es nicht die goldenen Jahre, aber man hatte Beschäftigung. Und dann der schwarze Freitag an den Börsen in New York 1929 und dann Bankenzusammenbrüche, Firmenzusammenbrüche in Deutschland, weltweit, mit dem Erfolg, dass wir dann Millionen und Abermillionen von Arbeitslosen bekamen. Und das führte dann dazu, dass natürlich die radikalen Ränder erstarkten, die Kommunisten auf der einen Seite, die Nationalsozialisten auf der anderen Seite. Das kann genauso gut wieder passieren, wenn man meint, das sei heute nicht möglich. Heute hätte man alles im Griff, es ist heute viel schneller möglich. Wir haben die Immobilienblase in den USA, wo also wirklich die Grundstücke in einer Art und Weise überbewertet worden sind, dass es unglaublich ist. Und die Amerikaner sind das am meisten verschuldete Volk der Welt. Die leihen alle auf Pump in der Hoffnung, dass ihr kleines Häuschen, das sie dann also beleihen, im nächsten Jahr wieder was wert sein wird und ihre Aktien wieder etwas mehr wert sein werden und, und. Wenn die Blase einmal platzt und wenn sie dann nicht mehr das Geld haben und wenn sie dann ihre Aktien verkaufen müssen, von denen sie auch leben, es gibt viel größeren Aktienbesitz in Amerika als hier bei uns, dann fallen die Aktienkurse und dann reißt das alles mit hinein. Wenn Amerika einmal kollabiert, dann kollabiert die Weltwirtschaft. Und wenn die Weltwirtschaft kollabiert, dann haben wir noch sehr viel mehr Arbeitslose, als wir sie jetzt haben. Und zwar nicht nur in Deutschland, wir haben sie dann weltweit. Und das bedeutet, dass wiederum Voraussetzungen dafür da sind, dass die Deutschen sich Gedanken machen. Gedanken machen über einen Neuanfang in unserem Staat, Gedanken machen darüber, was ist falsch gemacht worden von den Systemparteien. Aber das ist nur das kleinste Problem, ich sage es mal, an die Macht zu kommen. Das größte Problem ist, wie verhindern wir, dass wir mit Krieg überzogen werden? Das ist nämlich das allergrößte Problem. In dem Moment, wo hier eine nationale Bewegung erstarkt, in dem Moment, wo Deutschland seine eigenen Interessen wieder wahrnimmt, in dem Moment werden die Globalisierungskräfte, die Kräfte, die letztlich eine Weltherrschaft errichten wollen, mit dem Zentrum New York oder Jerusalem oder wo auch immer, diese Kräfte werden dann auf den Plan gerufen. Und diese Kräfte werden natürlich alles versuchen, diese gerade noch in statu nascendi, also im Keim bestehende nationale Bewegung, dieses nationale Deutschland, möglichst rasch platt zu machen, dafür zu sorgen, dass es nicht so stark wird wie Deutschland von 1933 bis 1939 in den 6 Jahren. Und deswegen ist diese außenpolitische Frage, der wir uns jetzt zuwidmen wollen, die wir uns zuwenden wollen, eine sehr bedeutende für uns, weil ohne eine vernünftige Vorbereitung können wir es uns schenken, hier überhaupt einen Machtwechsel in Deutschland anstreben zu wollen. Wenn das nicht außenpolitisch vorbereitet wird, wenn wir uns nicht außenpolitisch Gedanken machen, was ist am Tag X, wo haben wir jemanden, wo können wir uns verbünden, wo haben wir Menschen in anderen Völkern, die zu uns stehen, dann können wir es restlos vergessen, auch hier nur die Sache zu kommen. Es würden die Amis marschieren, es würde alles platt gemacht werden, die Franzosen vielleicht auch, die Briten vielleicht auch, ich werde das nochmal darlegen, wie da die Sachen sind, alles platt machen mit irgendwelchen Gründen, Interventionsgründe haben die Amerikaner ja immer noch gefunden. Das heißt also, wir müssen uns Gedanken machen über die Außenpolitik, selbst wenn das uns vielleicht weit weg liegt und selbst wenn wir sagen, das ist eigentlich nicht das Brennende ist Hartz IV und das Brennende ist die zunehmende Kriminalität und das Brennende ist, dass immer mehr Ausländer hier reinkommen. Das ist alles wichtig, das ist alles bedeutsam, aber jeglicher Kampf zu einer Verbesserung der Zustände hier im Inneren muss scheitern in dem Moment, wo wir größeren Erfolg haben, wenn wir nicht außenpolitisch parallel dazu Strukturen aufbauen, uns parallel dazu Gedanken machen, mit wem können wir zusammenarbeiten, mit wem nicht. Und dann gucken wir einmal in die Runde. Zunächst natürlich die unmittelbaren Nachbarländer. Und da ist es so, dass es seit 1945 eine erhebliche Verstärkung der Beziehungen zu Frankreich gegeben hat. Es hat Jugendaustausch gegeben. Es gibt eine deutsch-französische Brigade sogar. Das heißt, es ist sehr viel getan worden, um jetzt in Deutschland und auch in Frankreich Vorteile voneinander abzubauen. Und das ist erfreulich und das begrüße ich auch. Aber, und da kommt das große Aber, das alles ist etwas, was letztendlich, das muss man mal ganz klar sagen, Rückhalt auch in einigen Teilen des französischen Volkes hat, was aber nichts daran ändert, dass die französische Politik über 1000 Jahre eine sehr große Konstante gehabt hat. Und de Gaulle hat es gesagt. Die jetzige Weltwirtschaftskrise hat Jürgen Rieger vorausgesehen. Mit ihm verlieren wir nicht nur einen Mann, der sich über deutsche Geschichte bestens auskannte, sondern auch einen Denker für die Zukunft unseres Volkes. Möge sein Wesen und sein Leben uns Mahnung und Ansporn sein, möge sein Vorbild uns in der Gegenwart den Tag erhellen und die Kraft finden, für unser Volk und Land zu streiten. Ich möchte mit euch gemeinsam das Lied vom guten Kameraden singen. Dazu bitte ich die Kameraden auf die Bühne. Immer nahe sein, treu wie die Deutschen. Menschen reichen wie Mond und Sonnenschein. Einst wird es wieder helle in aller Brüder Sinn. Sie kehren zu der Quelle in Lieb und Treue hin. Einst wird es wieder helle in aller Brüder Sinn. Kehren zu der Quelle in Lieb und Treue hin. Es haben wohl gerungen die Helden dieser Frist, und nun der Sieg gelungen im Satan neue List. Doch wie sich auch gestalten, im Leben mag die Zeit, du sollst uns nicht veralten, o Traum der Herrlichkeit. Doch wie sich auch gestalten, im Leben mag die Zeit. Du sollst uns nicht veralten, o Traum der Herrlichkeit. Ihr Sterne seid uns Zeugen, die ruhig niederschauen. Wenn alle Brüder schweigen und falschen Götzen trauen. Wir wollen das Wort nicht brechen, nicht Buben werden gleich. Und predigen und sprechen vom heiligen deutschen Reich. Wir wollen das Wort nicht brechen, nicht Buben werden gleich. Und predigen und sprechen vom heiligen deutschen Reich. Wir singen als letztes gemeinsames Lied, bevor wir nun gleich zum Ende kommen und Peter Naumann die letzte Woche sprechen wird. Wir singen zum Abschluss das Lied der Deutschen in seinen drei Strophen. Deutschland, Deutschland, über alles, in der Welt. Wende steht zum Schutz und Trotze, brüderlich zusammenhält. Von der Mars bis an die Meere, von der an den Welt. Deutschland, Deutschland, über alles, in der Welt. Deutschland, Deutschland, über alles in der Welt. Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher Sang sollen in der Welt erhalten ihren alten schönen Klang. Und zu jeder Tat begeistert unser ganzes Leben lang. Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher Sang. Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutsche Heute Anwesende, liebe Kameradinnen und Kameraden, die Sie aus nah und fern hier zu unserer Totenfeier erschienen sind. Ich möchte etwas noch mit auf den Weg geben, das uns in der kommenden Zeit erfüllen soll. Und Jürgen Rieger könnte diese Worte zu uns gesprochen haben. Was ich getan in meinem Leben, ich tat es nur für euch. Was ich gekonnt, habe ich gegeben. Als Dank bleibt einig unter euch. Ich danke Ihnen. Kameraden, das offizielle Trauerprogramm ist damit beendet. Wer mit Reisebussen angereist ist, kann jetzt seine Busfahrer anrufen, damit die Einsatzleitung der Polizei mitgeteilt hat, dass die Busse hier direkt herkommen können. Der Verpflegungsstand bleibt noch eine ganze Weile aufgebaut. Wir haben hier noch, wie ihr seht, selbst noch eine ganze Zeit etwas abzubauen, sodass man also hier noch Verpflegung fassen kann. Und ich würde euch auch bitten, das zu machen. Die Kameraden haben sich sehr viel Mühe gegeben. Wir wollen sie nicht mit der Ware hier stehen lassen. Wir drehen auch dann die Lichter um, damit dann da drüben mehr zu sehen ist. Oh, ich möchte mich bedanken bei allen Teilnehmern für die Disziplin, sodass wir also als Ordner nicht viel zu tun hatten. Ich bitte jetzt alle Ordner, eingeteilten Ordner, hier zum Lautsprecherwagen zu kommen, zur Abschlussübergabe. Liebe Kameradinnen und Kameraden, mir bleibt nur, mich im Namen des Parteivorstandes noch einmal für eure Disziplin und euer Kommen zu bedanken. Ich wünsche euch allen eine gute Heimreise und ich hoffe, euch wieder im Namen Jürgen Riegers in Wunsiedel oder anderswo begrüßen zu können. Ich danke euch. Hiermit ist die Versammlung geschlossen.